Herzlich willkommen zur 10. Audiolektion. Esta es la lección de audio número 10 y en ella vamos a aprender los nombres de algunos animales. Das Tier, el animal. Die Tiere, los animales. Vamos a repetir eso. Das Tier. Otra vez. Das Tier. Muy bien. Die Tiere. Die Tiere. Ahora vamos a conocer 16 nombres de animales que se parecen a palabras en español y en inglés. Posteriormente, les voy a decir algunas frases que también van a repetir y que están hechas con los nombres de estos animales. Okay, zuerst der Bär. Der Bär. Plural, die Bären. Dann der Elefant. Der Elefant. Plural, die Elefanten. Gut, jetzt der Fisch. Noch einmal, der Fisch. Plural, die Fische. Aquí cabe señalar que en alemán no hay diferencia entre pez y pescado. Todo es der Fisch y die Fische. Estén cocinados o estén vivos. Der Fuchs. Der Fuchs. Plural, die Füchse. Noch einmal. Die Füchse. Das Kamel. Das Kamel. Plural, die Kamele. Das Krokodil. Noch einmal, das Krokodil. Plural, die Krokodile. Der Pinguin. Der Pinguin. Plural, die Pinguine. Die Pinguine. Der Delfin. Noch einmal, der Delfin. Plural, die Delfine. Die Eule. Noch einmal, die Eule. Plural, die Eulen. Der Frosch. Der Frosch. Plural, die Frösche. Noch einmal, die Frösche. Die Giraffe. Die Giraffe. Plural, die Giraffen. Die Katze. Und Plural, die Katzen. Die Maus. Plural, die Mäuse. Noch einmal, die Mäuse. Der Tiger. Der Tiger. Der Plural ist genau gleich. El plural es exactamente el mismo. Die Tiger. Der Wolf. Der Wolf. Plural, die Wölfe. Noch einmal, die Wölfe. Das Zebra. Das Zebra. Plural, die Zebras. Noch einmal, die Zebras. Ahora les voy a leer unas frases. Tengan a la mano el PDF con las traducciones. Der Bär brummt. Bitte wiederhole. Repite. Der Bär brummt. Dumbo ist ein rosa Elefant. Escucha y repite. Dumbo ist ein rosa Elefant. Wir essen heute Fisch. Escucha nuevamente y repite. Wir essen heute Fisch. Der Fisch schwimmt im Wasser. Otra vez, escúchalo y repite. Der Fisch schwimmt im Wasser. Alle Füchse haben vier Beine. Escúchalo otra vez y repite. Alle Füchse haben vier Beine. Das Kamel läuft langsam. Escucha nuevamente y repite. Das Kamel läuft langsam. Das grüne Krokodil ist gefährlich. Höre noch einmal und sprich nach. Das grüne Krokodil ist gefährlich. Y ahora la frase completa. Das grüne Krokodil ist gefährlich. Ein kleiner Pinguin steht auf dem Eis. Esta también la vamos a resolver en dos partes. Ein kleiner Pinguin steht auf dem Eis. Completa. Ein kleiner Pinguin steht auf dem Eis. Delfine sind grau. Escucha otra vez y repite. Delfine sind grau. Die Eule schläft am Tag. Escucha nuevamente y repite. Die Eule schläft am Tag. Der Frosch springt ins Wasser. Escucha. Der Frosch springt ins Wasser. Der Frosch springt ins Wasser. Die Giraffe hat einen langen Hals. Escucha nuevamente y repite. Es fácil. Die Giraffe hat einen langen Hals. Una vez más, un poquito más rápido. Die Giraffe hat einen langen Hals. Die schwarze Katze miaut. Escucha nuevamente y repite. Die schwarze Katze miaut. Eine Maus ist im Haus. Höre noch einmal und sprich nach. Eine Maus ist im Haus. Der Tiger frisst Fleisch. Höre noch einmal und wiederhole. Der Tiger frisst Fleisch. Der Wolf heult in der Nacht. Höre noch einmal und wiederhole. Der Wolf heult in der Nacht. Das Zebra hat Streifen. Höre noch einmal und wiederhole. Das Zebra hat Streifen. Muy Muy bien, ahora vamos a hacer una pequeña recapitulación. Dime, por favor, ¿cómo se dice búho en alemán? Die Eule. ¿Y cómo decimos rana? Der Frosch, muy bien. ¿Cómo decimos en alemán lobo? Der Wolf. ¿Y cómo decimos oso? Der Bär. Sehr gut. ¿Y cómo decimos cocodrilo? Das Krokodil. Pingüino. Der Pinguin. Pescado o pez. Der Fisch. Muy bien, y ahora vamos con cuatro plurales. ¿Cuál es el plural de der Tiger? Die Tiger. Muy bien, no cambia nada. ¿Cuál es el plural de der Fuchs? Die Füchse. Muy bien. ¿Y el plural de die Maus? Die Mäuse. Y vamos a terminar con el plural de der Elefant. Die Elefanten. Muy bien, felicidades. Ya te sabes los nombres de 16 animales. Du kennst die Namen von 16 Tieren. Bravo. Vamos a tener otra lección más de animales un poquito más difíciles, menos relacionados con palabras en español o en inglés, más adelante. Mientras tanto, apréndete bien los que conociste en esta lección. Tschüss, bis zum nächsten Mal.